Schon ist draußen auf den Straßen ein Volk im Marschieren. In allen Städten und Dörfern steht es bereit, um Ihnen, mein Führer, zu huldigen und auf Ihr Wort zu hören. Dieser 1. Mai ist der Tag des Führers in seinem Volke. Millionen im deutschen Österreich vor allem sind glücklich, in diesem Jahr zum 1. Male mit dabei sein zu dürfen. Das Wort, das Ihnen, mein Führer, vor dem 10. April als eine vorweggenommene Bestätigung des nationalen Votums so oft entgegenklang, ist nun Wirklichkeit. Ein Volk, ein Reich, ein Führer.